36 Sitze für den Likud, 35 Sitze für das Wahlbündnis Blau-Weiß. Damit hat Israels Premierminister Benjamin Netanyahu am Ende doch einen leichten Vorsprung auf seinen Rivalen Benny Gantz. An den Perspektiven für eine neue Regierung ändert sich durch das Endergebnis nichts. Benjamin Netanyahu wurden schon zuvor gute Chancen zugesprochen, eine Regierung mit rechtsnationalen und religiösen Parteien zu bilden. Zwei bekannte israelische Politiker haben den Wiedereinzug in das israelische Parlament verpasst. Der bisherige Bildungsminister Naftali Bennett und Justizministerin Ayelet Shaked von der Partei Die Neue Rechte. Stattdessen könnte Benjamin Netanyahu mit einem Wahlbündnis zusammenarbeiten, das in Teilen als rechtsextrem gilt. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,4% und damit rund 3 Prozentpunkte niedriger als bei der letzten Wahl. Sie sank vor allem bei arabischen Israelis, die etwa 20% der Bevölkerung ausmachen. Israels Premier Netanyahu steht unter Korruptionsverdacht. Auch im Falle einer Anklage will er weiter regieren. In Israel wird jedoch spekuliert, ob Netanyahu mit seiner neuen Regierung ein Gesetz schafft, das ihm Straffreiheit gewährt.